Kundgabe 6105. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.11.1954. Geistige und irdische Wende bevorstehend. Ihr alle stehet vor einer Wende, denn das Leben geht nicht in seiner Gleichförmigkeit weiter wie bisher, sondern alle Menschenherzen werden von Stürmen heimgesucht, die alle nur Vorläufer sind dessen, was dann die ganze Erde betrifft. Doch es geschieht alles in so natürlicher Weise, dass der Glaubensunwillige nichts Sonderliches darin finden will. Der Gläubige aber hellhörig und hellschauend ist und die Zeichen des nahen Endes sehr wohl darin erkennt. Jedoch es kann kein Glaubenszwang auf die Menschen ausgeübt werden. Und darum kommt alles so, wie es natürlich erscheint. Die Wende aber steht euch bevor, eine Wende, die sowohl geistig als auch irdisch eintritt, weil keine Aussicht besteht, dass die Menschen von selbst eine geistige Wandlung anstreben, sie aber auf dem Tiefstand angelangt sind, der eine Wandlung nötig macht. Und diese bedingt auch eine Umwandlung irdischer Art. Sie bedingt vorerst ein Aufstören der Menschen aus ihrer Ruhe, ein Zerstören irdisch-materieller Güter und zuletzt noch ein Auflösen der Schöpfungen, sodass sich eine völlige Umwandlung vollzieht, irdisch und geistig. Und alles aus der Ordnung Getretene wird wieder in die göttliche Ordnung versetzt, was also eine Wende genannt werden kann, die zwar nur wenige Menschen bewusst erleben werden. Denn auch das gehört dazu, dass unzählige Menschen vorzeitig den Tod finden werden, die nicht bereit sind, in die göttliche Ordnung einzutreten, die eine geistige Wandlung zuvor nicht anstreben und durch Gottes große Barmherzigkeit noch vorher abgerufen werden. Zuletzt aber werden auch die Menschen ihr Leben verlieren, die geistig so tief gesunken sind, dass ihr Einordnen in das göttliche Gesetz eine Neubannung in der Materie bedingt, dass sie also geistig und irdisch den Tod finden und eine ganz neue Entwicklungsperiode für sie beginnt. Ihr Menschen wollet an diese Wende nicht glauben, aber sie steht euch bevor. Und ob eure Augen noch so sehr auf das Weltleben gerichtet sind, ob ihr selbst noch so sehr das Leben liebt und nicht an ein Ende dessen in der verkündeten Weise glauben wollet, was im göttlichen Plan vorgesehen ist seit Ewigkeit, das vollzieht sich unwiderruflich, denn Weisheit und Liebe bestimmten diesen Plan. Und Gott erkennet sehr wohl, wann die Zeit zur Herstellung der alten Ordnung gekommen ist. Ihr Menschen aber glaubet darum nicht, weil ihr selbst aus der göttlichen Ordnung getreten seid. Aber ihr werdet es erleben, was ihr nicht glauben wollet. Denn es geht die Erde ihrem Ende entgegen. Amen.